ein Mann ein Mädchen stehen und er findet sie gleich schön. Das ist Liebe, das ist Liebe, das ist Liebe auf den ersten Blick. Schaut er sie verzaubert an und verpasst die Straßenbahn. Das ist Liebe, das ist Liebe, das ist Liebe auf den ersten Blick. Ja, nun müsste er was sagen, doch er findet nicht das Wort. Denn ein leichter Druck im Magen jagt ihm die Gedanken fort. Geht er dann in eine Bar, wird beim 10. Glas ihm klar. Das ist Liebe, das ist Liebe, das ist Liebe auf den ersten Blick. Oh, das ist Liebe auf den ersten Blick. Kommt ein fremder Hund daher und verfolgt dich kreuz und quer. Das ist Liebe, das ist Liebe, das ist Liebe auf den ersten Blick. Springt er dir zu Haus aufs Bett und du findest das noch nett. Oh, das ist Liebe, das ist Liebe, das ist Liebe auf den ersten Blick. Wenn die Liebe dir begegnet, fragt sie nicht nach wo und wann. Ob die Sonne scheint, ob's regnet, sieht sie jeden magisch an. Wenn das Liedchen euch gefällt und es jeder gleich behält. Das ist Liebe, das ist Liebe, das ist Liebe auf den ersten Blick. Das ist Liebe auf den ersten Blick.